Menschen Langeweile, Brüder Aggressivität. Immer auf der Suche, auf der Flucht vor dem zu spät. Später, später, später, wie das Uhrwerk weiter tickt. Neugier, Witz und Leben unter schwerer Faust zerdrückt. Die Zahnräder rädern und zermalmen und zermahlen. Aber dein Bewusstsein unterschlägt dir deine Qualen. Kalte Hektik packt dein Leben turbomonoton und versteckt den Stillstand hinter spannenstarkem Strom. Ich stehe zwischen den Stühlen und blicke auf ihre Tretmühlen, wie sie geräuschlos Seelen malen zu Aktenordnern in Regalen. Steter Pulsschlag prügelt wie die Pauke im Konzert. Zahlt den Gondelfahrer, der dich bis zur Hölle fährt. Noch rieselt Gedankensand durch deinen hohlen Kopf, bis Geripp unsterblich auch an deine Tür anklopft. Kurze Zeiten finden wie die Flüsse ihren Sinn, fließen in das Weltmeer ohne weiteren Gewinn, vereinen sich mit anderen ganz ohne Scherereien. Zu kostbar und zu kurz, mit allen Dingen ganz allein. Ich stehe zwischen den Stühlen und blicke auf ihre Tretmühlen, wie sie geräuschlos Seelen malen zu Aktenordnern.